Lena? Leos? Ei, Lena, ich glaube, das war die Flucht in das Paradies. Ich muss lachen. Ich muss lachen. Eure Hoheiten sind wahrhaftig durch den Zufall einander zugefallen. Ich hoffe, sie werden dem Zufall zu gefallen, gefallen aneinander finden. Zufallscollagen. Die meisten Leute, John Cage, die meisten Leute, die meinen, ich sei am Zufall interessiert, begreifen nicht, dass ich Zufall als Methode betrachte. Es heißt, der Zufall erspare mir Entscheidungen. Dabei werfen die Entscheidungen, die ich treffe, die Fragen erst auf. Chaos oder was? Schicksal? Die Muster des Zufalls. Nur für Berechtigte. Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Tiu, iu, tiu, au, tiu, iu, tiu, au. Der Zufall ist der Zufall, ist der Zufall. Erstes Beispiel. Nach dem Abendessen, das Wetter war warm, gingen wir in den Garten und tranken Tee im Schatten von einigen Apfelbäumen. Mitten in unserer Unterhaltung sagte er mir, dass er gerade in der gleichen Situation sei wie damals, als ihm die Erkenntnis über die Gravitation in den Sinn kam. Sie wurde ausgelöst durch den Fall eines Apfels. Warum sollte der Apfel immer senkrecht auf den Boden fallen, dachte er bei sich selbst. Warum sollte er sich nicht seitwärts oder aufwärts bewegen, sondern konstant zum Erdmittelpunkt? Sicherlich ist der Grund dafür, dass die Erde ihn anzieht. Und die Summe der Zugkraft musste im Erdzentrum liegen und nicht an irgendeiner Seite der Erde. Deshalb fiel der Apfel senkrecht bzw. in Richtung auf das Zentrum. Und so begann er Schritt für Schritt diese Eigenschaft der Gravität auf die Bewegung der Erde und der Himmelskörper anzuwenden. Und so enthüllte er das Universum. Random Show. Random Show. Zufälle sind Vorfälle, die unversehens kommen, schreiben die Brüder Grimm in ihrem Wörterbuch der deutschen Sprache lakonisch und setzen hinzu: Der Zufall bezeichnet das unberechenbare Geschehen, das sich unserer Vernunft und unserer Absicht entzieht. Genau in dieser doppelten Weise verwenden wir diesen Begriff. Als Zufall erscheint uns ein Vorkommnis, hinter dem wir entweder keine Regel erkennen oder das keiner geplant hat. Aha, aha, aha. Dada hat Hände und Füße, die stets Dinge unternehmen, die weder Hand noch Fuß haben, hat Köpfe, die stets den Kopf verlieren und Häuschen, die stets aus dem Häuschen geraten. Darum sieht Dada so gesund aus, ist gerecht und vorurteilslos in der Anwendung großer Sprüche. Zweites Beispiel. Hans Arp hatte lange in seinem Atelier an einer Zeichnung gearbeitet. Unbefriedigt zerriss er schließlich das Blatt und ließ die Fetzen auf den Boden flattern. Als sein Blick nach einiger Zeit zufällig wieder auf diese auf dem Boden liegenden Fetzen fiel, überraschte ihn ihre Anordnung. Was ihm mit aller Anstrengung vorher nicht gelungen war, hatte der Zufall, die Bewegung der Hand und die Bewegung der flatternden Fetzen bewirkt, nämlich Ausdruck. Neulich hatte er einen Zufall erlebt. Sie, Herr Kapellmeister, hat Ihnen der Anderl schon erzählt von dem Zufall, wo wir erlebt haben? Hier steht mein Name, rief er aus, durch den sonderbarsten Zufall. Er zeigte auf das Armschloss. Wie? Rief die Gräfin. Es ist die Schiffer meiner Freundin. Unerwartete Unvorhersehbarkeiten. Algorithmus zur Herstellung von Literatur. Von Tristan Tzara. Nehmt eine Zeitung. Nehmt Scheren. Wählt in der Zeitung einen Artikel von der Länge aus, die ihr eurem Gedicht zu geben beabsichtigt. Schneidet den Artikel aus. Schneidet dann sorgfältig jedes Wort dieses Artikels aus und gebt sie in eine Tüte. Schüttelt leicht. Nehmt dann einen Schnipsel nach dem anderen heraus. Schreibt gewissenhaft ab. In der Reihenfolge, in der sie aus der Tüte gekommen sind. Das Gedicht wird euch ähneln. In der Collage fallen Zeit und Raum, Nähe und Entfernung, Fremdes und Verwandtes, Bewusstes und Bewusstwerdendes, Traum, Vorstellung, Anschauung, Manipulation und Zufall zusammen, verbinden sich auf einer Fläche, die nicht mehr gemalt ist, sondern geklebt wird oder montiert. Dietrich Marlow, der Zufall, das Denken, die Kunst. Ein ganz neues Bild von Wirklichkeit und Kunst entsteht. Nichts wird Wirklichkeit als zufällige Wirklichkeit. Eine Kunst, die sich nicht mehr in Stilbegriffen erschöpft, sondern in der freien Montage von Bild- und Gedankenverbindungen. Und Max Ernst? Die Collage ist die systematische Ausbeutung des Zufalls. Also im Wesentlichen gibt es zwei Definitionen von Zufall, eine objektive und eine subjektive. Georg Brunold, Autor von Fortuna auf Triumphzug, von der Notwendigkeit des Zufalls, ein philosophischer Exkurs. Es gibt den Begriff des objektiven Zufalls, nämlich eines Ereignisses, das ohne Ursachen geschieht. Ob es solche Ereignisse gibt, ist strittig seit 2500 Jahren. Das wird schon also von Aristoteles diskutiert. Deshalb auch dann die sehr viel jüngere Definition eines subjektiven Zufalls, sehr beliebt in der modernen Physik, Vertretern der modernen Physik, die dem der einen oder anderen Variante des Determinismus zuzurechnen sind. Die sagen, es gibt keinen objektiven Zufall. Wenn wir von Zufall reden, dann meinen wir nichts weiter, als dass uns die Ursachen nicht bekannt sind. Das wäre dann das subjektiv zufällige Ereignis, von dem wir nicht sagen können, warum es geschieht. Auf dem Fries eines archaischen Tempels sieht man folgende Szene. Ein Held verfolgt eine vor ihm fliehende Frau, während er selbst von einer anderen, ihn peitschenden, verfolgt wird. Der atemlos rennende Mann will sichtlich die vor ihm entsetzt Fliehende erhaschen. Sein ganzes Sehnen ist dorthin gerichtet. Ein Sehnen, zu dem er hingepeitscht wird. Man könnte meinen, solch eine Szene sei einer höllischen Fantasie entsprungen und es sei glücklicherweise unmöglich, sie in der Wirklichkeit anzutreffen. Dann aber entziffert man unter der Verfolgenden die verwitterte Inschrift Ananke, sprich den Namen der Schicksalsgöttin, und unter der Verfolgten den Namen der Tyche, Göttin des Zufalls und der Fügung. Diese Szene, das ist das am Menschsein, was wir nicht hinnehmen können, dass wir uns nach dorthin sehnen, wohin man uns peitscht. Dieser schwarze Abgrund, der zwischen Notwendigkeit und Zufall klafft, ist der Schoß, aus dem die Freiheit emportaucht, um dorthin wieder unterzutauchen. Dieses magische Bewusstsein ist unsere Lebensstimmung. Nun kannst du sehen, mein Sohn, wie kurz der Windhauch der Güter die Fortuna anvertraut, um die das menschliche Geschlecht sich rauft. Dass sie, wenn's an der Zeit die eitlen Schätze vertauscht, von Volk zu Volk, von Blut zu Blut, wie auch des Menschen Sinn sich wehrt dagegen. Fortuna auf Triumphzug? Fortuna auf Triumphzug. Sie ist die Göttin der glücklichen und unglücklichen Geschicke. Insofern die Göttin des Zufalls und der Triumphzug ist die Einsicht, dass eine Welt mit ihr doch sehr viel wohnlicher ist, als eine Welt ohne sie es wäre. Und dafür schuld wir ihr Dankbarkeit auch. Sie, Herr Kapellmeister. Sonderbar, sagte er bei sich selbst. Sollten zufällige Ereignisse einen Zusammenhang haben? Erstens, eine Blume hat einen Vogel. Zweitens, eine Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Une Constellation. Es gibt Stunden im Leben, in denen Zufälle zusammentreten, so kindisch wunderbar aneinandergereiht, dass wir die Welt umher auf einzelne Augenblicke für ein Hirngespinst halten müssen. Ich bin noch immer in dieser Stimmung, wenn ich an alles zurückdenke. Es kommt mir oft in der Welt nichts so seltsam vor, als dass irgendein Zufall mit einem früheren zusammenhängt, so dass wir oft wirklich auf die Idee von dem geführt werden, was die Menschen gewöhnlich Schicksal nennen. Charlotte stieg weiter und Ottilie trug das Kind. Jene überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem festen Lande gibt es wohl Schiffbruch, Sich davon auf das Schnellste zu erholen und herzustellen, ist schön und preiswürdig. Ist doch das Leben nur auf Gewinn und Verlust berechnet. Wer macht nicht irgendeine Anlage und wird darin gestört? Wie oft schlägt man einen Weg ein und wird davon abgeleitet? Wie oft werden wir von einem scharf ins Auge gefassten Ziel abgelenkt, um ein höheres zu erreichen? Das Schicksal gewährt uns unsere Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unsere Wünsche geben zu können. Ich denke, das Schicksal, es lässt sich in geradezu gegensätzlichen Bedeutungen verstehen, der Begriff. Also das Gemeinsame der unterschiedlichen Bedeutungen ist, dass das nicht in unserer Hand liegt, dass es unverfügbar ist, nicht durch uns kontrolliert wird. Schicksal wird von den Zufallsgläubigen gleichbedeutend mit Zufall gemeint, während es von anderen als etwas irgendwo in einem Jenseits bereits Festgeschriebenes verstanden wird. Sei das jetzt die Welt von Abergläubischen oder sei das die Welt von strenggläubigen Menschen, die an die Vorsehung glauben, an die göttliche. Die Menschen haben sich ein Idol des Zufalls gebildet, zur Beschönigung ihrer eigenen Ratlosigkeit. Denn nur in seltenen Fällen wirkt der Zufall der Klugheit entgegen. Das meiste im Leben weiß ein wohlverständiger Scharfblick ins Gerade zu richten. Sie erbarmen sich noch meiner Unfälle und Zufälle. Aber mein Wort heißt, lass den Zufall zu mir kommen. Unschuldig ist er wie ein Kindlein. Wir suchen Ihre Geschichte. Die Entdeckung des Penicillins war ebenso ein Zufall wie vermutlich 1989 die Erklärung Günther Schabowskis, dass die Mauer geöffnet werde. Aber der Zufall verändert nicht nur die Geschichte, er schreibt auch die unglaublichsten Geschichten. Für uns Grund genug, dem Zufall einen Artikel zu widmen. Hat ein unvorhersehbares Ereignis oder eine zufällige Begegnung auch Ihr Leben verändert? Dann schreiben Sie uns. Ganz egal, ob Sie an den Zufall glauben oder ans Schicksal. Vielleicht veröffentlichen wir Ihre Geschichte. Also wir haben darüber lange nachgedacht, wie diese Idee überhaupt entstanden ist. Claudia Lehnen, Redakteurin und Ressortleiterin. Und letztendlich war es wahrscheinlich ein Zufall, dass wir morgens in der Redaktionskonferenz zusammensaßen und irgendwie kamen wir auf das Thema Forschung zu sprechen, dass es eben in der Forschung, gerade in der Medizin, ziemlich viele Zufälle gibt, wie die Entdeckung des Penicillin oder Viagra fiel uns ein. Und wir hatten uns dann aber gedacht, es gibt auch im Alltag eben sehr viele Zufälle, die eigentlich für uns im Privatleben sehr viel entscheidender noch sind und die so unser ganzes Leben verändern können. Und das fanden wir eine spannende Idee, dass wir Leser dazu befragen, wie sich ihr Privatleben durch ganz komische Zufälle, die sie eben nicht geplant haben, verändert hat. Drittes Beispiel, Jasmin Krsteski, freie Mitarbeiterin. Bei uns hat sich eine Frau gemeldet, die hat einen Brief geschrieben an den Dieb ihres Portemonnaies. In dem Brief bedankt sie sich dafür, dass er ihr Portemonnaie geklaut hat, obwohl sie sich natürlich erstmal sehr geärgert hat. Das war an Heiligabend im vergangenen Jahr. Und zwar war in dem Portemonnaie ihre Pille. Und weil sie ihre Pille nicht mehr hatte, erwartet sie jetzt ein Kind. Und sie sagt, ohne diesen Zufall würde es dieses Kind heute nicht geben. Und das ist aber eigentlich ihr größtes Glück, dass sie dieses Kind jetzt bekommt. Ja, und eigentlich ein sehr schöner Zufall. Ob er wirklich so existiert, wie wir ihn aus tausendfachem Zusammentreffen mit ihm kennenlernen, lassen wir eine offene Frage bleiben. Wie wir ihn in unsere philosophischen Systeme einzureihen belieben, im praktischen Dasein bleibt er verteufelt mehr als ein bloßes Wort oder ein Begriff. Er ist und bleibt der Herr und Gebieter. Und im Gegensatz zu den übrigen Erdenherren und Erdengebietern lässt er sein Kommen vorher durchaus nicht ankündigen. Die Erdenherren vor allen übrigen Sterblichen wissen es am genauesten, dass er auch dazu viel zu vornehm ist. Er, der Zufall nämlich. Wilhelm Raabe, Alte Nester. Zwei Bücher Lebensgeschichten. So vereinigte man sich darüber, dass man dem Zufall im Roman gar wohl sein Spiel erlauben könne, dass er aber immer durch die Gesinnungen der Personen gelenkt und geleitet werden müsse, dass hingegen das Schicksal, das die Menschen ohne ihr Zutun durch unzusammenhängende äußere Umstände zu einer unvorgesehenen Katastrophe hindrängt, nur im Drama statthabe. dass der Zufall wohl pathetische, niemals aber tragische Situationen hervorbringen dürfe. Das Schicksal hingegen müsse immer fürchterlich sein. Macht Zufall eigentlich Sinn? Das hängt von den Resultaten ab, würde ich meinen. Ob die Sinn machen oder weniger. Doch der Zufall ist in diesem Sinne sicher ganz fraglos produktiv. Viertes Beispiel. Andreas Freitäger, Archivar. Das ist eigentlich gar nicht so lange her. Da kam ich im Januar 2011 aus dem Weihnachtsurlaub wieder zurück ins Archiv und fand zwei Umzugskisten in meinem Büro vor. Der Rektor hatte eine neue Büroausstattung in seinem Dienstzimmer erhalten und in diesem Zusammenhang wurden also auch die alten Schränke geleert. Und dabei ist das Tafelsilber der Universität ans Tageslicht gekommen, das da schon länger gelegen hat. Und das ist mehr so ein kleiner Schlenker. Ist nicht typisch fürs Archiv, aber es ist ein glücklicher Zufall, dass es überlebt hat. Und zweitens, dass es den Weg zu uns gefunden hat. Das war sternenhaft. Zahl Einfall. Wäre er mehr existatil als ein flüchtiges Trugbild im Sterben? Autrement qu'hallucination éparse d'agonie. Ohne Anfang. Commença-t-il et cessa-t-il? Werden schon verneint und unwiderruflich, wenn erschienen. Sourdant que nié. Endlich. Clos quand apparu. Aus einer Fülle erweitert in die Seltenheit. Enfin. Par quelque profusion répandue en rareté, se chiffra-t-il évidence de la somme pour peu qu'une illumina-t-il ce serait pire. Non, davantage, ununterscheidbar, indifféremment, mais autant, der Zufall. Le hasard. Umgangssprachlich hat Zufall verschiedene Schattierungen und eine davon ist sicher, dass eine gewisse Unwahrscheinlichkeit eines Ereignisses, das wir zufällig nennen, es muss die weniger wahrscheinliche Variante sein. Von einem wahrscheinlichen Zufall sprechen wir eigentlich nicht und Zufall nennen wir, was unsere Erwartungen verletzt. Wir sagen auch zum Beispiel ein großer Zufall, also wir qualifizieren den und meinen damit, dass es ein unwahrscheinlicher Zufall ist. Wir haben einen Zufall erlebt, das ist wunderbar. Wir sind gestern in der Kaufingerstraße gegangen und haben von einem Radfahrer gesprochen. Wir gehen mal so nicht am Trottoir und reden von einem Radfahrer. Ja, Im selben Moment, wo wir von dem Radfahrer reden, kommt auf der Straße einer dahergefahren. Zufall. Erlauben Sie mir, das ist doch kein Zufall, wenn Sie in der Neuhausenstraße oder Kaufingerstraße in einer solch verkehrsreichen Straße von einem Radfahrer sprechen. Da kommen doch im Tag ein paar tausend Radfahrer daher. Tausend? Einer ist gekommen. Ja? Da wäre es doch kein Zufall, wenn wir vor einem reden und tausend kommen daher. Georg Brunold. Der Zufall mag uns, das braucht uns gar nicht aufzufallen, immer wieder vor einigem nicht ungefährlichen Unsinn bewahren. Denn nicht in jedem Fall hätten wir von seinem Gegenteil ein besseres Los für uns zu erwarten. Aber trotzdem macht er keinen Sinn. Haben wir nicht dennoch allem Geschehen einen Sinn abzutrotzen? Der Zufall ist die gottlose Figur der Notwendigkeit, sagte Walter Benjamin. Nein, den Zufall gibt es nicht. An den Zufall mögen andere glauben. Wir höchstens wieder, wenn erst der Enthusiasmus oder die Verzweiflung einer gewissen Ruhe Platz gemacht hat. Bis dahin brauchen wir Gestalten wie Fortuna. Seien wir versichert. Aus dem Götterrummel der alten Welt ist sie die einzige, die in unverminderter Frische unter uns weilt. So hier in meinem engeren Wirkungskreis im Archivwesen, wo spielt da der Zufall eine Rolle? Wie gesagt, Überrest und Tradition. Überrest ist das, was entweder vom Mittelalter her die Zeitläufe übrig gelassen haben, nach Kriegen, oder heute bei Prüfungsakten, was der Archivar letztlich übrig lässt halt. Da arbeiten wir zum Beispiel auch mit Zufallszahlen, weil einfach alles aufzuheben geht nicht an. So einen großen Keller wird uns hier niemand bauen. Und es geht also in solchen Fällen auch darum, dann gleichförmige Vorgänge, was ein Prüfungsverfahren nach der Prüfungsordnung ja ist, dann exemplarisch abzubilden. Und dafür reichen in der Regel halt sehr viel kleinere Einheiten aus. Und da müssen Sie dann halt eben auch Zufallszahlen oder stochastische Methoden allgemein anwenden. Der systematisch erzeugte Zufall. Zufallszahlen werden bei verschiedenen Methoden der Statistik benötigt, etwa bei der Auswahl einer Stichprobe aus einer Gesamtmenge oder bei der Verteilung von Versuchstieren auf verschiedene Versuchsgruppen. Auch in der Kryptographie braucht man Zufallszahlen. Noch ist die Frage völlig offen, ob es in der Welt den puren Zufall gibt. Und also wissen wir vorläufig auch nicht, ob er sich technisch erzeugen lässt. Wir ahnen aber schon, dass sich in ihr denkbar Unwahrscheinliches abspielt, was ihm zumindest sehr nahe zu kommen scheint. Und zwar zuhauf. Hüten wir uns zu sagen, dass es Gesetze in der Natur gäbe. Es gibt nur Notwendigkeiten. Da ist keiner, der befiehlt, keiner, der gehorcht, keiner, der übertritt. Wenn ihr wisst, dass es keine Zwecke gibt, so wisst ihr auch, dass es keinen Zufall gibt. Denn nur neben einer Welt von Zwecken hat das Wort Zufall einen Sinn. Philosophische Bemühungen um Zufall und Wahrscheinlichkeit, das kam aus dem Glücksspiel im 13., 14., 15. Jahrhundert. Man legt einen Gewinn fest, wer zuerst 7 Runden gewinnt, erhält den ganzen Einsatz. Und dann tritt die Situation ein, dass beim Stand von 5-4 das Spiel abgebrochen werden muss und stellt sich für die Frage, wie wird jetzt nun der Einsatz geteilt? Und aus solchen Problemstellungen, die heute jeder Gymnasiast in den höheren Klassen lösen könnte, gab es dann da 200-300-jährige Debatten, die schließlich im 17. Jahrhundert von Pascal und von Fermat gelöst wurden. Auf meinem Schreibtisch liegt ein großer Würfel aus Zedernholz. 2 seiner 6 Seiten mit Ja, 2 mit Nein und 2 mit Jein beschrieben. Dem Augenblick völlig wunschlos schießt mir, so wie er mir aus den Fingern springt, unweigerlich irgendeine dumme Frage durch den Kopf. In meiner Hand bleibt die Andeutung jenes bestimmten Gefühls zurück, das wir alle immer verstanden haben, weshalb Menschen überall und jederzeit in einem Würfel oder einem Wurfknochen ein naheliegendes Werkzeug erblickten, um damit, wenn nicht den Willen der Götter, so immerhin das Schicksal zu befragen. Im Würfel steckt etwas von der Leichtfertigkeit Fortunas. Er wirft Fragen auf. Und wer ihn in die Hand nimmt, macht sich auf mehrere Antworten gefasst, stimmt sich auf mehrere Möglichkeiten ein, um sich gegen die Unliebsamen zu sträuben und zu wappnen. 5. Beispiel. Florian Müller, Fotograf. Das Darstellen von den Bildern ist relativ schwierig, weil hinter jedem Bild steckt eine Geschichte. Ich habe eine Serie, das sind 5 Bilder, das sind Stillleben von Pflanzen, relativ profan, angelehnt an die alten Meister, an Caravaggio und so weiter. Und die ganze Serie entstand, nachdem ich den ganzen Tag fotografiert habe und das war so lala und ich war nicht so ganz zufrieden und hatte neben den Blumen, die ich zum Porträtieren gekauft habe, noch ein kleines Blumensträußchen für meine Frau gekauft. Und nach dem ganzen Tag fotografieren habe ich mir irgendwann entnervt umgedreht und wollte schon aufhören und habe dann diesen Blumenstrauß gesehen und gedacht, Mensch, gibst du ihm doch auch mal eine Chance, und habe den fotografiert, ein Bild, das Bild gesehen und gedacht, jo, genau das ist es. Die Kunst des glücklichen Zufalls. Serendipity nennen sie ihre gemeinsame Ausstellung. Sie, das sind Florian Müller, Michael Streckbein und Nadine Tagil. Ziel des Fotokunstkollektivs: der Realität das Gewöhnliche zu nehmen. Serendipity als prinziploses Prinzip. Leider gibt es im Deutschen kein Wort, mit dem man die zweifellos auch vorhandenen positiven Aspekte des Zufalls im Zusammenhang mit Erkenntnisgewinn zum Ausdruck bringen kann. Im englischen Sprachraum findet sich für diesen Zweck das Wort Serendipity. Es ist allerdings nicht sehr gebräuchlich, weshalb es in manchen Wörterbüchern gar nicht vorkommt. 1967 erschien der Begriff im Titel eines Buches. Es stammte aus der Feder von D.S. Halsey und trug den Titel Science and Serendipity. Es ist von mindestens einem Dutzend Sprachen übernommen worden als Leihbegriff. Serendipität finden Sie auch in der deutschen Wikipedia. Und auch Japanisch und Serbokroatisch und Spanisch und Portugiesisch. Serendipitida und so weiter. Serendipity, das ist dieses Märchen von den drei Prinzen von Serendip, der persische Name von Ceylon und das persische Märchen, das da wahrscheinlich mit den Venezianern über Frankreich nach England gekommen ist und von dem Walpole in einem Brief spricht. Wie gesagt, das ist also ein großer Hit der Kreativitätsforscher. Der Begriff ist entsprechend weit gefasst. Wesentlich ist, dass den Zufallsentdeckungen offenbar eine intuitive Aufmerksamkeit vorausläuft, so wie die Prinzen von Serendip ihre Funde nur durch besondere Beobachtungsgabe machen konnten. Serendipität ereignet sich also nicht einfach aus dem Nichts heraus. Also die Ausstellung ist ja mittlerweile schon unsere zweite Ausstellung. Wir hatten schon eine im Mai. Die ist sehr gut gelaufen für uns und da war eigentlich klar, dass wir das so weitermachen in der Form, auch zu dritt als der Jetztzeit-Club. Und ja, dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das und wir brauchen einen Namen für die Ausstellung. Florian ist so auf die Idee mit Serendipity gekommen, was sehr gut passt. Ist auch gut zu uns, weil wir uns auch gefunden haben, um das zu machen, was ja auch irgendwo ein glücklicher Zufall ist. Ja, und so ist das eigentlich entstanden. Ich glaube, das ist, was die Kunst oder die künstlerische Auseinandersetzung ausmacht, dass man sich wirklich intellektuell mit den Themen beschäftigt. Dass man halt die Dinge wahrnimmt, so wie wir halt auch oft im Kleinen, in Details Dinge sehen, die vielleicht manche Leute gar nicht wahrnehmen. Dass man sich in dem Moment, wo man sich treiben lässt, auch mit der Kamera, wo man unterwegs ist, dass man die Augen auf hat und die Kamera in der Hand hat. Und dass man in dem Moment auslöst, wo man vielleicht gar nicht bewusst mitgerechnet hat. Wer sich mit dem Zufall in der Kunst befassen will, muss gewärtig sein, sich auf ein faszinierendes Abenteuer einzulassen, dessen Ausgang gleichermaßen ungewiss ist, wie der Boden, auf dem er sich bewegt, schwankend. Bernhard Holleczek, Vorwort in Zufall aus Prinzip, ein Katalog. Kunst entsteht nicht per Zufall. Ebenso wenig wie der Zufall aus sich heraus Kunst produzieren kann. Zufälle haben dennoch seit je Entstehen und Erscheinen von Kunstwerken beeinflusst, wie eben das richtige Leben oder den Fortgang von Geschichte auch. Doch darum geht es hier weniger. Vielmehr gilt es, ein Phänomen zu beleuchten, das besonders in der Kunst unseres Jahrhunderts eine Bedeutung beansprucht, die nicht mehr nur peripher ist und ein achtloses Vorübergehen verbietet. Das willkürliche Einbeziehen von Unwillkürlichem in den künstlerischen Prozess. Den Zufall aus Prinzip. Ich freue mich immer über den Menschen, der weiß, was ihm und anderen Nütze ist und seine Willkür zu beschränken arbeitet. Denn schließlich hat jeder sein Eigenglück unter den Händen. Ist es nicht so? So glauben Sie kein Schicksal? Keine Macht, die über uns waltet und alles uns zum Besten lenkt? Das Schicksal ist ein vornehmer, aber teurer Hofmeister, lieber Freund. Ich würde mich immer lieber an die Vernunft eines menschlichen Meisters halten. Wie viele Begebenheiten zeigen uns im Anfange einen großen Sinn, und die meisten gehen doch auf etwas Albernes hinaus. Sie wollen scherzen. Mitnichten. Und sehen Sie. Ist es denn nicht mit dem, was einzelnen Menschen begegnet, ebenso? Gesetz der Zufall führt einen mit vielfältigen Talenten ausgestatteten jungen Mann dazu, an etwas Abgeschmacktem teilzunehmen, etwas Albernes wohl gar interessant zu finden, und sei es etwa ein Puppenspiel. So wird er die jugendlichen Eindrücke ohne sein Zutun von einer falschen Seite empfangen. Und niemand glaube, die ersten Eindrücke der Jugend überwinden zu können. Sechstes Beispiel. Felix Sanchez war richtig high vom Leben, wie ein Freund erzählt. Der 29-jährige Dominikaner schien ein Liebling der Götter zu sein. Am Abend des 10. September räumte er seinen Schreibtisch bei der Investmentbank Merrill Lynch im Südturm des World Trade Center, um sich selbstständig zu machen. 15 Stunden, bevor das Gebäude im Inferno unterging. Exakt 69 Tage lang konnte er seinen Traum, als Finanzberater für Landsleute aus der Dominikanischen Republik zu arbeiten, noch verwirklichen. Dann endete sein Leben, vom Liebling der Götter zu deren Spielball geworden, in einem anderen Inferno. Auf dem Weg zu neuen Kunden saß er nämlich zusammen mit 259 weiteren Menschen in der American Airlines Maschine, die am 12. November 2001 über dem New Yorker Stadtteil Queens abstürzte. Der Zufall ist der klassische, einfache Gegenbegriff, das Gegenkonzept zur Kausalität, zum Verhältnis von Ursache und Wirkung. Zufall ist in der landläufigsten Definition das, was ohne Ursache geschieht, was keine Ursache hat. Etwas genauer kann man sagen, Zufall ist, was durch die Ursachen, ohne die ja doch gar nichts geht, nicht restlos vollends festgelegt ist. Also durchaus ein Element nur auch in Ereignisabfolgen. Unordnung. Stefan Klein, alles Zufall. Die Kraft, die unser Leben bestimmt. Sisyphos muss in der Unterwelt der griechischen Sage immer wieder einen Felsen den Berg hinaufwälzen. Wenn er oben angekommen ist, rollt der Brocken zurück und die Mühe beginnt von neuem. So ähnlich ist es mit dem Kampf von Natur und Mensch gegen die Unordnung. Sobald der Energieeinsatz nachlässt, bricht das Chaos sich Bahn. Es gibt keinen stabilen Zustand der Ordnung. Weil keine Energie unendlich ist, kann die Ordnung nicht ewig währen. Autos gehen zu Schrott, Menschen sterben, Sonnen verlöschen. So triumphal der Sieg des Lebens über die Unordnung auch sein mag, er ist nur vorübergehend. Am Ende gewinnt immer der Zufall. Siebtes Beispiel. Sven Plöger, Meteorologe und Segelflieger. Ich hatte mal persönlich mein Leben einem Zufall zu verdanken. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass dem so war. Ich hatte einen Flugunfall durch einen Zusammenstoß mit dem Gleitschirm, nicht durch mich verursacht, sondern durch den anderen Piloten. Und ich habe zwar offensichtlich sehr zügig reagiert, was man im Vorfeld also gar nicht so üben kann, aber letztendlich habe ich meinen Notschirm sehr zügig gezogen, aber dann war ich in so einer unklaren Flugfigur und hatte gar nicht mehr so viel Höhe und sauste seitlich an eine Steilwand heran und es gab rechts und links von mir einfach nur Felsen und da, wo ich aufschlug, gab es einen Baum und der hat mich letztendlich dann mehr oder weniger gerettet, denn sonst wäre ich schlicht und einfach runtergefallen. Das war ein großer Zufall, denn ich konnte nicht planen, diesen Baum zu erreichen und ich muss sagen, ich bin dem Zufall ja nicht nur außerordentlich, sondern sehr, sehr außerordentlich dankbar. Das, wobei unsere Berechnungen versagen, so Albert Einstein, nennen wir Zufall. Jenseits einer gewissen Genauigkeitsvorgabe versagen unsere Berechnungen immer und in jedem Fall. Und folglich ist der Zufall ein universelles Phänomen und es gibt immer und überall Raum für Fortuna. Freilich hat man nicht einmal vom Zufall behauptet, dass er, weil er vieles kann, auch schlechterdings alles können müsste. Er unterliegt den Einschränkungen der Naturgesetze. Und es ist zumindest höchst unwahrscheinlich, dass er gegen sie verstößt. Wir gucken mal mit Hilfe des Zeitraffers. Ich lasse den jetzt mal anlaufen. Sie sehen, jetzt kommt von Westen hier wirklich, dass es nachtdunkel wird. Diese Gewitterwolke rein, danach dann Starkregen und wieder etwas Licht zumindest. Wir gucken uns auch noch flott den Blitzcomputer an, denn Sie sehen hier, der äußerste Süden blieb außen vor. Die Kette von Zufällen begann am 18. September, als das Ehepaar Simon zu einer alpinen Tagestour aufbrach. Auf dem Rückweg zur Similaunhütte verließen sie den üblichen Weg und gingen über das Hauslabjoch. Dort standen sie plötzlich vor einer großen Mulde, die mit Schmelzwasser des Gletschers gefüllt war. Sie wichen dem Hindernis nach links aus und sahen nach wenigen Metern vor sich eine menschliche Leiche aus dem Eis ragen. Die Simons konnten den über 5000 Jahre alten Ötzi nur finden, weil vorher noch ein anderes, recht seltenes Zufallsereignis eingetreten war. Durch eine ungewöhnliche Klimakonstellation herrschte in den Alpen schon seit längerem starkes Tauwetter. Auch Ötzi wurde erst durch den schnell abschmelzenden Gletscher so weit vom Eis befreit, dass er für die Simons sichtbar wurde. Kurz danach setzte wieder Schneefall und scharfer Frost ein, der die Bergung des Steinzeitmenschen sehr erschwerte. Später wurde festgestellt, dass insgesamt nur für 6 Tage die Chance bestanden hatte, Ötzi zu finden und zu bergen. Im Grunde genommen sind die ganzen Prozesse, die in der Atmosphäre stattfinden, wenn wir jetzt wirklich mal in den atomaren Zustand zurückgehen, welches Atom stößt welches andere wieder an und dadurch entsteht ja wie bei Billardkugeln, wenn ich einen Anstoß mache und schlage mit dem Billardstock auf die Kugel, dann rumse ich in diese Anstoßaufstellung und die Kugeln gehen irgendwie auseinander. Jeder dieser Stöße ist irgendwie determiniert, also der Zusammenhang ist schon klar, aber die Masse der ganzen Vorgänge macht es dann schlicht und einfach nicht mehr möglich zu wissen, was läuft letztendlich eigentlich wohin. Und dadurch entsteht irgendwie etwas, was man auch bezeichnen kann als deterministisches Chaos. Und das in den Griff zu bekommen, ist natürlich die Aufgabe der ganzen Computertechnologie. Dazu dann die Meteorologen, die in diesem Bereich tätig sind, diese Computerprogramme weiterzuentwickeln. Da konnte auch schon viel erreicht werden. Wenn man sich mal anguckt, 1985 war die Prognosequalität für den Folgetag etwa so gut, wie die Prognose heute für den dritten Tag ist. Und wir sind für den Folgetag jetzt bei über 90%, was zwar immer heißt, dass 10% noch verkehrt sind. Und diese 10%, die merken die Leute natürlich draußen am stärksten, wenn das nicht eintritt, was man erwartet hat. Er glaubte nicht an Zeichen und Ähnliches. Im Gegenteil, wies alles Abergläubische weit zurück. Aber er konnte trotzdem von den zwei Worten nicht los. Und während Briest immer weiter perorierte, war es ihm beständig, als wäre der kleine Hergang doch mehr als ein bloßer Zufall gewesen. Ja, der Kampf gegen den Zufall sieht so aus, als wäre er eine anthropologische Konstante. Die Unterdrückung und Verdrängung des Zufalls, das können Sie durchaus sagen, ist eine kulturübergreifende Konstante. Und insofern natürlich auch der Anlass, nämlich eben der Zufall. Die Entfernung des Zufalls, wie Hegel sagte, als das Ziel aller Wissenschaft, war natürlich schon das Ziel aller Mythologien in allen Kulturen. 11 Menschen gegen 11 andere Menschen. Da gibt es unglaublich viele Interaktionen. Wir haben noch die Rahmenbedingungen, den Rasen, die Fans, den Schiedsrichter, von dem springt auch mal der Ball zurück, wenn man den anschießt. Auch die Witterung teilweise. Es sind unglaublich viele Variablen, die da zusammenkommen. Und deshalb ist das alles sehr schlecht vorherzubestimmen. Der ist außerhalb. Der ist tatsächlich außerhalb. Schauen Sie mal, hier haben Sie die Torkamera. Der ist außerhalb. Und Dr. Felix Brich gibt das Tor. Das ist ein Phantomtor. Tatsächlich geht es um die Wahrscheinlichkeiten. Und man versucht auch, Wahrscheinlichkeiten zu optimieren. Deshalb sagt man auch ab und an, naja, wir müssen das Glück zwingen. Oder wir müssen den Zufall erhöhen oder verkleinern. Was heißt das ganz genau? Es wird Zeit, dass du der beste Spieler in deinem Team. Um zumindest teilweise sichtbar zu machen, wie groß der Einfluss solcher unkontrollierbaren Situationen tatsächlich ist, wurde zunächst einmal versucht, den Zufall zu definieren. Denn der Glaube, dass sich das Glück beeinflussen lässt, ist weit verbreitet, lässt sich aber wissenschaftlich nicht verifizieren. Vielmehr wurden vereinfachend all jene Aktionen oder Situationen als zufällig definiert, die einem Treffer vorausgegangen sind, aber nicht oder nur schlecht trainierbar sind. Professor Daniel Memmert, Sportwissenschaftler in »Der Fußball, die Wahrheit«. Das ist immer die Frage als Trainer, welche Mittel ich habe, um diesen Zufall zu erhöhen tatsächlich oder auch diesen Zufall zu verringern. Aber ich werde mit leben müssen und die Frage ist so ein bisschen, ob ich nicht in der Lage bin, durch geschickte Trainingsformen und Spielformen diesen Zufall auch immer so zu provozieren, dass die Spieler immer besser lernen, mit diesem Zufall umzugehen, sich darauf einzustellen, ihn zu antizipieren und ihn dann tatsächlich für sich selbst auszunutzen. 8. Beispiel, Günther Netzer. Der Star und einer seiner größten Tage. Dabei wäre es beinahe ein ganz trauriger Tag geworden. Netzers Wechsel zu Real Madrid steht fest. Trainer Weisweiler ist verärgert und setzt seinen Spielmacher auf die Bank. Die Entscheidung als solche, dass er mich nicht hat spielen lassen, war eigentlich richtig. Meine Mutter war gestorben in der Woche. Das war mein letztes Spiel für Mönchengladbach. Ich war körperlich nicht in bester Verfassung. Ich war sowas von sauer auf diesen Hennes Weisweiler, weil ich immer gedacht habe, der muss doch den Netzer langsam mal reinbringen. Den besten Spieler, den tut er gar nicht rein. Ich war am Spielfeldrand eingeteilt für die ARD, um Interviews vor, während, nach dem Spiel zu machen. Und ich merkte, wie Günther unruhig hin und her rutschte. Er stand 1:1, Verlängerung. Er wollte, aber Hennes Weisweiler nahm ihn nicht rein ins Spiel. Und dann stand er irgendwann auf, bedeutete Hennes Weisweiler so, jetzt will ich rein und jetzt wird gespielt. Er hat sich praktisch selbst eingewechselt. Netzers erste Aktion im Spiel. Was nun geschieht, ist einer der faszinierendsten Momente in der deutschen Fußballgeschichte. Netzer steht am Ball und schießt ein Tor. Das ist unglaublich. Das sind alles Situationen, wo man sagen würde, kann man irgendwie schlecht trainieren. Und wenn man das als Zufall deklarieren möchte, dann kann man das auszählen. Und da kamen die Sportwissenschaftler auf eine relativ faszinierende Zahl. Also in der Fußball-Bundesliga sind also 47% aller Tore durch Zufall bestimmt, wenn man diese Kategorien ansetzen möchte. Schüsse aus weiter Distanz, abgefälschte Bälle, krasse Torwartfehler, Fehlentscheidungen des Linienrichters, Fehlentscheidungen des Schiedsrichters oder wenn der Ball vom gegnerischen Spieler kommt. Diese Zahl hat ein wenig abgenommen. Also im Moment haben wir so eine Zahl von 42%. Also nach wie vor 42% aller Tore in der Fußball-Bundesliga haben etwas Zufälliges an sich. Jetzt kann man sich ja überlegen, ob man diese Zahl für hoch oder für niedrig ansehen möchte. Je nachdem, wie man das so interpretieren möchte. Wir würden sagen, die Zahl lässt Raum für Training. Da will man sagen, ungefähr 40% aller Tore entstehen oder geschehen durch Zufall, bleiben immerhin 60% von Toren, die man trainieren kann. Das heißt, die Trainer haben nach wie vor und auch die Spieler einen großen Einfluss auf einen Ausgang des Spiels. Dennoch ist der Zufall dabei. Ein Schuss ist ein Schuss ist ein Schuss. Eine Lichtquelle schießt Photonen auf einen gegenüberliegenden Detektor. Dazwischen wird eine Trennwand geschoben. Diese besitzt zwei Spalte, die unabhängig voneinander geöffnet und geschlossen werden können. Welche Geheimnisse offenbart uns nun dieser simple technische Aufbau? Die Tatsache, dass verschiedenartige Zufälle die Entdeckungen in vielen wissenschaftlichen Bereichen beeinflussen, schmälert keinesfalls die Verdienste der Forscher, die daraus einen Erkenntnisgewinn ziehen. Es ist viel mehr als eine besondere Leistung anzusehen, wenn es gelingt, unter der Vielzahl von störenden Zufällen die wenigen herauszufinden, die informativ sind. Dafür ist eine wichtige Voraussetzung, dass man unvoreingenommen an neu gewonnene Ergebnisse herangeht und bereit ist, vorgeprägte Denkrichtungen zu verlassen. Der große französische Mikrobiologe Louis Pasteur hat das kurz, aber sehr treffend so formuliert: Im Bereich der Beobachtungen bevorzugt der Zufall den vorbereiteten Geist. Georg Christoph Lichtenberg, der berühmte Göttinger Physiker und Philosoph, sagte sogar, alle Erfindungen gehören dem Zufall an. Die eine näher, die andere weiter vom Ende. Sonst könnten sich vernünftige Leute hinsetzen und Entdeckungen machen, so wie man Briefe schreibt. Für 2500 Jahre ist der Zufall der erstrangige Skandal der westlichen Wissenschaft geblieben. In seiner eigenen Natur so widerborstig und kontrovers wie für die Griechen und Römer. Und auch noch für Albert Einstein, Max Planck bis auf den heutigen Tag. Dabei fällt eines auf: In der Ratlosigkeit angesichts des Zufalls sind Wissenschaft und Gemeinverstand für einmal vollkommen eins. Dass der Zufall bewiesen sei im Rahmen der Quantenmechanik, das ist eine sehr starke Aussage natürlich und ich glaube nicht, dass man das so stark wirklich sagen sollte. Man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender Höllenmaschine, die man gegen den direkten Zugriff der Katze sichern muss. In einem Geigerschen Zählrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz. So wenig, dass im Lauf einer Stunde vielleicht eines von den Atomen zerfällt. Ebenso wahrscheinlich aber auch keines. Ist es wirklich sinnvoll anzunehmen, dass die Katze in der Kiste zugleich tot und lebendig ist? Oder eben keines von beiden, solange sie niemand beobachtet? Die unterschiedlichsten Gemüter prallen heftig aufeinander. Immerhin, in allen Ansätzen geht es darum, die subjektivistische Lehrbuchtheorie durch einen objektiveren Ansatz zu ersetzen, der sich auf die Natur und nicht die Erfahrungen von ihr bezieht. Es gibt ja in der Quantenmechanik immer noch offene Fragen und dazu gehört insbesondere dieser Aspekt der Wahrscheinlichkeit und des Zufalls. Ja. Professor Klaus Kiefer, Quantenphysiker. Die Quantenmechanik hat ja keine Teilchenbahnen mehr, sie hat diese Wellenfunktionen, die auf einem komplizierten Raum definiert sind. Das heißt, dass sozusagen alle diese Möglichkeiten, die diese Funktion erlaubt, also dass das Teilchen da ist oder dort ist oder dass Schrödingers Katze tot ist oder lebendig ist, dass die tatsächlich alle real sind. Das heißt, dass die Welt eigentlich eine viel größere ist, als wir glauben. Das heißt, dass diese Welt quasi Teile hat, wo eben das Elektron, das gleiche Elektron da ist und das gleiche Elektron dort, wo die gleiche Katze tot ist und lebendig. Das wäre also eine Welt, in der es eigentlich keinen Zufall gibt, in der einfach alles Mögliche real wird. Und das ist konsistent mit der Quantentheorie, mit den Gleichungen, mit der Mathematik und auch mit allen Experimenten. Das heißt, es ist nicht so zwingend, ja, dass man wirklich diese Wahrscheinlichkeit braucht. Wieso wissen Sie denn, dass ich dort war? Fragte K. Ich war gerade im Wartezimmer, als Sie durchgingen. Was für ein Zufall das ist, rief K. ganz hingenommen und die frühere Lächerlichkeit des Kaufmanns ganz vergessend. Sie haben mich also gesehen. Sie waren im Wartezimmer, als ich durchging. Ja, ich bin dort einmal durchgegangen. Es ist kein großer Zufall, sagte der Kaufmann. Ich bin dort fast jeden Tag. »Ich werde nun wahrscheinlich auch öfters hingehen müssen«, sagte K. »Nur werde ich wohl kaum mehr so ehrenvoll aufgenommen werden wie damals.« »Es ist ganz sicher ein anderer Blickwinkel auf den Zufall, ja. Also wenn Sie jetzt die klassische Physik hernehmen, die Mechanik und die Gesetze der Elektrizität, die ja jetzt für den Alltag hauptsächlich relevant sind, diese Gesetze sind ja deterministisch. Das heißt, Sie würden da jetzt vom Standpunkt der Physik aus zumindest sagen, da ist alles determiniert.« Ja, es gibt natürlich das Problem des freien Willens, das will ich jetzt hier nicht lösen, aber zumindest von der Physik her ist eigentlich die klassische Physik deterministisch. Das heißt, wenn uns etwas zufällig passiert, dann ist es kein grundlegender Zufall, es ist ein Zufall, der jetzt halt für uns auf unserem kleinen Blickwinkel in dieser großen Welt eine Rolle spielt, aber es betrifft nicht die physikalischen Gesetze. Und das ist eben ganz anders bei der Quantentheorie, weil man eben da glaubt, dass man das nicht mehr reduzieren kann, ja, auf neue klassische Gesetze. Da ist der Zufall in dem Sinne eben, wie er aus der Wellenfunktion kommt, eben fundamental einfach, ja, und nicht nur jetzt unsere Perspektive. Die moderne Physik hat mit der Entdeckung der Quantenmechanik dem Zufall einen neuen Platz eingeräumt. Sie entdeckte den reinen Zufall. Die grundsätzliche Unbestimmbarkeit bestimmter Vorgänge steckte plötzlich hinter dem Zufall. Ob Licht nun Teilchen oder Welle sei, das wurde eine Frage der Betrachtung. Der Zerfall eines radioaktiven Atoms? Unmöglich zu sagen, wann er stattfindet. Statistische Aussagen ersetzten klare Ergebnisse. Für einen Deterministen wie den Physiker Albert Einstein war das unerträglich. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der Alte nicht würfelt. Also heutzutage gilt eigentlich unter den Physikern der Konsens, dass man nicht in den mikrophysikalischen Bereich hinab muss, um Zufall anzutreffen. Es gibt einen Haufen Phänomene, zum Beispiel Reibung und ihre Verwandlung in Wärme, auch Phänomene von Schwingungen und Resonanz. Dann wie man es kennt aus der Meteorologie, Seismologie, aus der Vulkanologie, wahrscheinlich auch in der Ökonomie, wo durchaus der Zufall am Werk ist. Reiner Zufall. Natürlich weiß man auch nicht so genau, wann und in welcher Gestalt der Zufall, der quantenphysikalische Zufall aus dem Mikrobereich in den Makrobereich hochschlägt. Wann reißt ein Wassertropfen am Wasserhahn? Wann exakt? Zu welchem exakt? Zeitpunkt reißt der ab und fällt. Wahrscheinlich sind dafür mikrophysikalische Ereignisse zuständig. Aber wir betrachten es als makrophysikalisches Ereignis. Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen. Es schwoll empor, sich in sich selbst zu türmen, dann ließ es nach und schüttete die Wogen des flachen Ufers, Breite zu bestürmen. Ich hielt's für Zufall, schärfte meinen Blick. Die Woge stand und rollte dann zurück, entfernte sich vom stolz erreichten Ziel. Die Stunde kommt. Sie wiederholt das Spiel. Ich denke, die gegenwärtige Wissenschaft hat mit dem Determinismus aus einer ganzen Reihe weiterer Gründe aufgeräumt. Also wenn Sie Entwicklungen studieren wie die Chaostheorie und dann auch neuere Betrachtungen über die Zahlentheorie. Die Wirklichkeit ist nicht genau genug, um determiniert sein zu können. Der Computer kennt vielleicht im extremen Fall 18 Stellen hinter dem Komma und dahinter kennt er nichts. Und deshalb ist die Annäherung des Computers an die Wirklichkeit sehr mangelhaft. Une Constellation. Froide, d'oubli et de désuétude. Attends, qu'elle n'énumère sur quelque surface vacante et supérieure le heurt successif, sidéralement, d'un compte total en formation, veillant, doutant, roulant, brillant et méditant, avant de s'arrêter à quelque point dernier qui le sache. Toute pensée émet un coup de dé. Der gemeinste Mann fühlt, dass die Vornehmheit nicht zu improvisieren ist und dass er in ihr die Frucht langer Zeiten zu ehren hat. Aber die Abwesenheit der höheren Form und die berüchtigte Fabrikantenvulgarität mit roten, feisten Händen bringen ihn auf den Gedanken, dass nur Zufall und Glück hier den einen über den anderen erhoben habe. Wohlan, so schließt er bei sich, versuchen wir einmal den Zufall und das Glück. Werfen wir einmal die Würfel. Und der Sozialismus beginnt. Wenn ich jetzt sterben würde, was würdest du machen? Ich würde ihn nicht sterben lassen. I don't believe in trouble. I don't believe in pain. I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. Vielleicht ist es auch gerade das Charmante an dem Zufall, dass wir in dieser berechenbaren Welt einfach sowas brauchen. Der Zufall ist ja was extrem Lebendiges, dass man die Vorstellung hat, es gibt total viele Menschen auf der Welt, die jeden Tag Millionen Möglichkeiten haben, im Kleinen irgendwie das zu machen, in die Richtung zu gehen, in die und dann darauf zu stoßen oder hierauf. Und das hat, glaube ich, was unglaublich Charmantes, dass man immer den Eindruck hat, mein Leben könnte immer wieder, auch wenn es nur im Kleinen ist, so eine kleine andere Wendung nehmen, möglicherweise. I don't believe in history, I don't believe in truth, I don't believe there's destiny but someone to accuse. Das so zuzulassen und sich darauf einzulassen, dass einem immer wieder so Dinge widerfahren können, die man nicht vorausberechnen kann, das hat irgendwie so was Lebendiges. Ich glaube, deshalb gefällt uns das so. Und gerade wenn wir eben in einer Zeit leben, in der eben vieles so vorherbestimmt erscheint und berechenbar. Es ist irgendwie schön zu wissen, ich kann jetzt irgendwo hingehen und niemand weiß es und mir passiert etwas, was vielleicht mein Leben ändern könnte oder was ganz anderes in mein Leben bringen kann. In Freistil hörten Sie: Neulich haben wir einen Zufall erlebt. Unerwartete Unvorhersehbarkeiten von Jürgen M. T. Es sprachen Lena Sabine Berg, Marietta Bürger und Axel Gottschick. Mit Georg Brunold, Andreas Freitäger, Klaus Kiefer, Jasmin Christeski, Claudia Lehnen, Daniel Memmert, Florian Müller, Sven Plöger, Michael Streckbein und Nadine Targil. Zusätzliche Zufallszitate von Georg Büchner, Dante Alighieri, Clemens Brentano, Demokrit, Willem Flüsser, Theodor Fontane, Johann Wolfgang von Goethe, Franz Kafka, Stéphane Mallarmé, Friedrich Nietzsche, Karl Valentin. Regie und Abmischung Jürgen M. T. Produktion Deutschlandfunk 2014. Redaktion Klaus Pilger.